Von allem kulturellen Ballast befreit, konnte er den Schamanismus universalisieren. Und zwar gleich doppelt, räumlich wie zeitlich. Der Schamanismus sei zwar stricto sensu, ein par excellence sibirisches und zentralasiatisches Phänomen, schreibt er, aber das ekstatische Urphänomen, der unmittelbare Zugang zum Heiligen, mache ihn zu einer uralten Stufe der Spiritualität, die grundlegend für die Entwicklung aller Religionen war. Entsprechend weist Eliade Schamanen weltweit nach und identifiziert schamanische Elemente bei den Germanen wie Griechen in beiden Amerikas, im Hinduismus wie im Buddhismus. Damit einhergeht ein weiterer wichtiger Faktor für den Erfolg im Westen. Zwar betont Eliade, dass die Heilung im Dienst der Gemeinschaft die vornehmste Aufgabe der Schamanen sei, nur der Schamane sieht die Geister und weiß, wie man sie austreibt. Er allein mag die Flucht der Seele festzustellen und sie in der Ekstase einzuholen und ihrem Körper zurückzugeben. Auch ist es an ihm, das geistige Gleichgewicht der ganzen Gemeinschaft zu gewährleisten. Trotzdem erfolgt hier eine Verschiebung zum Individuum, eine Akzentuierung der Selbsterfahrung, und zwar durch die Fokussierung auf das ekstatische, übersinnliche Erlebnis. Das Versprechen des Schamanismus à la Eliade lautet, die spirituellen Erfahrungsmöglichkeiten werden erweitert. Im sich individualisierenden Westen wird das ein Kernelement der spirituellen Bewegung. An die Stelle des Dienstes an der Gemeinschaft tritt die Arbeit am eigenen Ich. Eliades größte Leistung, was einst als Teufelswerk oder Aberglauben galt, empfiehlt Eliade als neuen, überlegenen Zugang zum Heiligen und präsentiert dem Westen damit auf dem Silbertablett die Bausteine für ein neues religiöses New Age. Vor allem gewährt es einen pluralistischen Zugang zur Spiritualität, wie sie typisch für die Gesellschaft unserer Tage geworden ist. Eliade schreibt, ein und dasselbe Individuum kann eine Unzahl von religiösen Erlebnissen kennen, von den erhabensten bis zu den abgegriffensten und verirrtesten. Die Erscheinung des Heiligen in der profanen Welt ist immer möglich, lautet die Botschaft. Allein die Geschichte der Zivilisation habe dies verschüttet. Wie das gelingen kann? Eliades Empfehlung, unter diesem Gesichtswinkel betrachtet, bedeutet das schamanische Erlebnis eine Restauration dieser uranfänglichen mythischen Zeit. Und der Schamane erscheint als ein Privilegierter, der für sich persönlich den glücklichen Zustand des Menschen am Morgen der Zeiten zurückgewinnt. Wer wollte das nicht?